Das war der Solobeitrag von Chidi Zaisi am 10.06. im H7 Club at Blurred Edges im Künstlerhaus Faktor. Und bevor ich auf die nächsten Aufnahmen eingehe, nochmal zum kommenden Programm des Blurred Edges Festivals. Es hat begonnen am 2. Juni und geht bis zum 18. Am 18., den Samstag hatte ich ja gerade dargestellt, welche Veranstaltungen da stattfinden. Am 18. gibt es drei Veranstaltungen nochmal. Oder sehe ich das falsch? Ich gucke gerade nochmal. Nein, drei Veranstaltungen. Einmal um 18 Uhr, also am Sonntag um 18 Uhr im Kunstforum der GEDOC. Lange Reihe 75, Koppel 66. Beide Eingänge sind möglich. Wird ein Abend für Györgyi Ligeti veranstaltet unter dem Titel Musica Ricercata. Das Stück von Györgyi Ligeti wird auch gespielt und es sind sechs Pianistinnen an dem Abend am Klavier und an Toy-Pianos, also an Spielzeugklavieren. Einmal Christina Göppers, dann Daria Carmina Josifova, Jennifer Heimer, Sophie Natalia, Marisha Noller und Anna Mecheva. Das Programm umfasst neben dem Stück von Györgyi Ligeti, Musica Ricercata, ein Stück von Michael Goleminov aus Bulgarien, ein Nocturnal, dann von Wladimir Champazov aus Bulgarien, ein Stück, das den Titel hat 33.8, von Steven Tanato aus Indonesien gibt es Ripples and Reflections von 2017, dann zwei Stücke von Györgyi Ligeti, Sonatina von 1951 für Klavier, vierhändig, und dann das bekannte Stück Continuum von 1968, auch von Györgyi Ligeti, in Bearbeitung für zwei Tioi-Pianos. Ist bestimmt spannend, das ist nämlich ein sehr schnelles Stück, was sehr schnell angeschlagen wird, wie die Tioi-Pianos das verkraften. Und ein weiteres Stück, allerdings von Zoltán Kodály aus Ungarn, Maros Czeki Tänze. Also das wird am Sonntag 18 Uhr im Kunstforum der GEDOC zu hören sein. Eintritt ist Spende in diesem Fall. 1,5 Stunden später um 19.30 Uhr im Tschaikowski-Saal am Tschaikowski-Platz 2, das ist im Karo-Viertel, gibt es ein Duo-Konzert von Heloisa Amaral, Klavier, und Eva Zöllner, Akkordeon. Experimentelle Musik aus Deutschland und Russland aus der Zeit von 1897 bis 2019. Die genauen Stücke kann man dann an dem Abend erfahren. Es wird Musik gespielt von Alexander Skriabin, Sofia Gubaidulina, Alexander Kubev, Marina Poloikina und Art Oliver Simon. Und die dritte Veranstaltung am Sonntag ist wieder in der Hörbar, in der Brigittenstraße 5. Ab 22 Uhr werden auftreten unter dem Obertitel Wackerer Apotheker, und zwar Jetztmann als Komponist und Hut Welker als Toningenieur. Sie lernten sich beide bei Theaterproduktionen kennen und arbeiten mit pulsierenden Strukturen, mit Gitarrenfeedback und freien Oszillationen. Jetztmann kennt vielleicht der eine oder andere oder die eine oder anderen als Moderator der Radiosendung Gagarin, Radio Gagarin bei FSK, war auch beteiligt mit einem Studiokonzert bei Blurred Edges, und er wird also zu hören sein in der Hörbar ab 22 Uhr am Sonntag, und dann das Projekt Oval von Markus Popp aus Berlin. Er hat mit mehreren Projekten wie Microstoria und dem japanischen Songwriter Eriko Toyoda gearbeitet, ebenso mit Björk, Ryuichi Sakamoto, Apparat, Squarepusher, Jim O'Rourke. Neu in der Arbeit von Oval sind Audio für Film, Installationskunst, Kunst und Tanz und interaktive Medien. Das also am Sonntag 22 Uhr in der Hörbar und dann ist das Programm zu Ende, obwohl begonnen hat ja Blurred Edges mit Soundcaching, dem Projekt mit verschiedenen Hörpunkten verteilt in der Stadt. Das geht noch 3 Monate weiter, also den ganzen Juni, dann Juli, August. Soundcaching hat begonnen am 2. Juni. Mit der Präsentation in der Hanseplatte. Es sind 10 Punkte, die verteilt sind, die man suchen kann. Dazu gibt es Tipps in dem Blurred Edges Programmheft und natürlich auf der Webseite oder auf der Webseite des Projekts Soundcaching. Kleinen Moment, da gucke ich gerade nochmal nach, wie die Webseite ist. Die Webseite ist Maupi, maupi-art.com. Da dann weiterklicken auf die verschiedenen Hörpunkte, die sind verteilt, gehen von Landungsbrücke, Stintfang, St. Michaeliskirche, Herrengraben, Jungfernstieg, Alster, Kreuzungspunkt, Holzdamm an den Gleisen, dann weiter Cityhöfe, Klosterwall, Mönckebergstraße, Ehreplatz, Große Bleichen, Poststraße und Musikhalle Johannes Brahms Platz. Die 10 Hörpunkte können gefunden werden und man braucht ein GPS-fähiges Smartphone und eine App zum Lesen der QR-Codes. Dort sind an bestimmten Punkten, an den 10 Orten, die ich gerade genannt habe, kleine Aufkleber mit den QR-Codes, die dann den Link zu den aufgenommenen und ortsbezogenen Hörstücken öffnen und die können dann praktisch vor Ort in Verbindung mit der Ortssituation angehört werden. Nun aber weiter zu einer Aufnahme aus den Konzerten von Blurred Edges in der 2. Klingdingstunde mit der Konzertperformance Ernstfall. Ernstfall hat stattgefunden in Altona, Baustelle 1, Arnoldstraße 1, am 8. Juni 2017, 20 Uhr begann das Konzert und Mitwirkende waren am Theremin Trautonia Capra, Violine, Komposition Hans-Christian Jenicke, Flöte Dorothee Offermann, Kontrabass Maria Rotfuchs, Violoncello Dr. Andreas Wolf und bei einem Stück hat Cyril Guignard Piano gespielt. Beteiligt werden sollten oder ist Teil des Konzepts gewesen, auch die Sanitäter im Einsatz. Also Ernstfall bezieht sich auf das Vorbeifahren, auf die Tatsache, dass ein Sanitäter im Ernstfall unterwegs ist und da wird das sogenannte Martinshorn eingeschaltet, um die Verkehrsteilnehmer darauf aufmerksam zu machen, dass sie die Straße freigeben sollen, damit der Rettungswagen möglichst schnell zu seinem Ort kommt, wo er gebraucht wird, wo die Sanitäter gebraucht werden. Das war Konzept des Stückes, dass praktisch gewartet wird auf einen vorbeifahrenden Sanitäter-Einsatz. Nun, ich war bei dem Konzert da, bei dem Konzept, und es hat sich leider an dem Abend nicht eingestellt, dass ein Rettungswagen da vorbeigefahren wäre. Das hieß dann, dass bis 10 Uhr das Publikum in angenehmer Verfasstheit vor der und in der Baustelle 1, dem Raum in der Arnoldstraße 1, gewartet hat. Es kam dann im Umraum einige Rettungswagen vor, die waren zu hören, aber die kamen halt nicht direkt vorbei und die waren zu weit weg, dass das also als Teil des Konzepts akzeptiert werden konnte. Es war dann so, dass auch ein bisschen zur Entschädigung der Wartenden nach 2 Stunden dann ein Stück gespielt wurde von Hans-Christian Jenicke und dann eben auch ein vorbereitetes Stück, wo dieser Ernstfall praktisch mit aufgenommen war, also das Martinshorn war Teil einer Aufnahme, die eingespielt wurde zu der Komposition, die Hans Christian Jänicke da geschrieben hat. Kurz aus dem Programmheft oder dem Programmzettel des Abends: Ernstfall ist ein Stück aus Melodien im urbanen Alltag gegen die Dramatik des Martinshorns Hornsignals angepfiffen, irgendwann aufgeschrieben und kammermusikalisch verarbeitet. Das harmonische, rhythmische und formale Gerüst liefert das live übertragene Martinshorn, dessen reale Härte verbindet sich mit den Instrumenten, vor allem mit dem der menschlichen Stimme, sehr nahen Theremin. Zu einem emotionalen, teilweise sakral anmutenden Klangstück. Das Martinshorn wird beim Ausrücken der Sanitäter live übertragen und gibt den Musikern den Einsatz. Ein wesentlicher Teil der Performance wird darin bestehen, gemeinsam auf diesen Einsatz zu warten, möglicherweise Stunden. Wenn es an diesem Abend keinen Einsatz gibt, kann das Stück nicht aufgeführt werden. Das Stück, also wie es tatsächlich mit einem vorbeifahrenden Rettungswagen stattfinden sollte, hat dann nicht stattgefunden, weil das ja nicht vorkam. Aber es gibt eben die vorbereitete Aufnahme mit Live-Zuspielung, Live-Einspielung eines Martinshorns und den aufgenommenen Musikern, und das können wir jetzt hören. Thank you. der quasi simulierte Ernstfall in der Baustelle 1, in der Arnoldstraße 1 am 8. Juni 2017, das Teil des Konzerts während Blurred Edges, dem Festival, über das heute das Feature bei Klingding geht. Und wir gehen weiter zurück im Kalender zum 4.6., das war Sonntag vor 2 Wochen, also ja, 10 Tagen, 12 Tagen. Und da fand ein Doppelkonzert und eine Klanginstallation wurde gezeigt und ausgestellt im Kulturdeich Vettel. Kulturdeich Vettel ist ja leider manchmal ein bisschen schwer zu finden, wenn man noch nie da war, ist es ein bisschen irritierend. Georgswalder Bogen, also das ist wirklich ein Vettel und man muss ein Stück zu Fuß gehen, nicht weit von dem Auswanderermuseum. Und da war eine Klanginstallation von Thorsten Leib, die ich gleich mal vorstellen möchte. Und die fand ich eigentlich sehr gelungen. Es waren 2 Räume, ein Raum mit einem, ja, so einem Gerät, womit man, glaube ich, Metallteile im Boden findet. Und der war an der Decke aufgehängt und der Teppichboden lag drunter und der hat sich so gedreht über den Teppichboden und hat, ich weiß nicht, woher die Geräusche kamen, ob die nun mit Metallteilen im Boden zu tun hatten oder vorprogrammiert waren, das weiß ich nicht. Und dann gab es einen weiteren Raum, wo eine, ja, so eine, wie sagt man, ein Stab mit Gewinde, so ein langer Stab, klingt mal, dass er 1,50 lang war, sie so langsam gedreht hat, da waren 2 Scheiben drauf und die haben dann je nach Winkel des Stabs, der Stab war also an der Wand befestigt und diese 2 Scheiben, so Unterlegscheiben, hatten dann Geräusche erzeugt und es gab so eine ganz eigenartige Stimmung. Daneben war noch eine visuelle Arbeit, die ich nicht so ganz verstanden habe, in einem kleinen Bildschirm. Das also, da war die Klanginstallation von Thorsten Leib, von der wir gleich etwas hören. Thank you. Klanginstallation Check und Gesäß von Taubenleib in der Underdog-Galerie im Kulturteich Vettel war Teil des Abends am 4.6. Und im Konzert war zu hören Krottrock. Krottrock ist ein Ambient and Noise Projekt aus Freiburg. Und er stellte, also Krottrock ist David Leutkart, und er stellte beim Konzert, beim Blood Edges Festival, das kürzlich erschienene Album Tape minus 1 vor. Es geht da um sinuide, ich zitiere aus der Ankündigung, sinuide Tonreibungsexperimente, bei denen der Klang durch analoge Sinusgeneratoren erzeugt wird, repetitive samplebasierte Arbeiten, bei denen Fragmente von maoistischem Liedgut enttextualisiert zu einem neuen Ausdruck kommt, sowie verzerrte industrial-artige Elektronikstücke. Der Set ging nun ca. 40 Minuten und ich war dann überlegen, ich will ja eigentlich immer den ganzen Set ausspielen, geht aber nicht, sonst wird die Klingding-Sendung überzogen. Also hatte ich mich festgelegt, dass ich also die ersten 10 Minuten von Krottrock, Krottrock, spiele, und das hören wir jetzt. Also nun Krottrock im Kulturdeichviertel am 4.6. Thank you. die ersten 10 Minuten von dem Konzert mit Grodok beim Kulturdeich Vettel im Rahmen des Blood Edges Festivals. Nun geht es gleich weiter mit einem zweiten Set, wieder im Ausschnitt allerdings da die letzten 10 Minuten. Und zwar beteiligt sind dabei Pia Abzieher, Synthesizer, Keyboard, David Leutkart, die Person, die hinter Grodok steht, Rolf Pifnitzka, Saxophone, Felix Meyer, Posaune und Yves Arc. Yves Arc hat verschiedene präparierte Saiteninstrumente und andere Instrumente gespielt, die er elektronisch abgenommen und verstärkt hat. Davon hören wir jetzt die letzten 10 Minuten, nicht die ersten 10 Minuten. Die letzten 10 Minuten des Quintetts mit Pia Abzieher, Synthesizer David Leutkart, Electronics, Rolf Pifnitzka, Saxophone, Felix Meyer, Posaune, Yves Arc, Instruments mit Tonabnehmer und verschiedenen Präparationen. Im Rahmen des Blood Edges Festivals präsentiert auf oder in dem Raum des Kulturdeichs Vettel. Nun ist leider die Zeit ein bisschen knapp geworden. Ich kann schon gleich ankündigen, Electronic Jam wird heute leider wieder nicht auflegen. Und ich kann zwar ein bisschen überziehen, aber meine Zeit ist dann auch irgendwie limitiert. Es wird also im Anschluss dann einen Klingding-Nachtmix geben, der verschiedene Komposition, Improvisation und so weiter gemixt hat zu einem eine Minute, eine Stunde, 40 Minuten langen Mix, der sich dann wiederholt über die Nacht, die Nachtschleife. Davor aber eine Aufnahme von den Frequenzgängen. Frequenzgängen war eins der ersten Konzerte im Rahmen von Blood Edges in dem Centro Sociale am Samstag, den 3. Juni um 20 Uhr. Improvisationen von mehreren Musikerinnen und Musikern. Da ist einmal Agnes Wisdalek aus Wien mit Stimme, einem ziemlich abstrakten Ansatz für Stimme, das werden wir gleich hören. Dann war beteiligt Birgit Ullhardt, Trompete Radio Objects. Die ist bei der nächsten Aufnahme nicht dabei, aber Gunnar Lettow als Veranstalter der präparierten E-Bass, Electronics und verschiedene Alltagsgegenstände spielt auf dem E-Bass. Und Michael Tieke, Klarinette aus Berlin, Teil des, wie heißt es noch, der International Nothing Duos. Und Michael Meyerhof, Cello, präpariertes Cello. Das davon also eine Aufnahme. Ja, die wird dann die Sendungsdauer überspannen von einem Quartett mit Gunnar Lettow, Michael Tieke, Agnes Wisdalek und Michael Meyerhof. Thank you. Das Quartett mit Agnes Wisdalek Stimme, zuletzt auch ganz gut zu hören, Michael Tieke Klarinette, Michael Meyerhof Cello Präparation und Gunnar Lettow präparierte E-Bass und verschiedene Electronics, der mir auch freundlicherweise die Aufnahme zur Verfügung stellte von den Frequenzgängen im Rahmen von Blurred Edges mit dem Titel Amplituden 1, beschließt die heutige Klingling-Sendung das Feature über Blurred Edges 2017. Es wird weitergehen, das Feature am nächsten Termin der Klingling-Sendung, der ist am 21. Juli wieder von 22 bis 0 Uhr bei FSK 93,0, 101,4 im Kabel und natürlich über den Livestream www.fsk-hh.org international zu hören. Die Sendung kann auch nachgehört werden. Ich werde sie in den nächsten Tagen auf die Klingling-Seite stellen. Die hat die Webadresse www.hierunda mit einem R und zusammengeschrieben, also hierunda.de/klingling.html. Damit geht die Klingling-Sendung zu Ende. Electronic Jam wird heute nicht auflegen. Aber es gibt einen Klingling-Nachtmix, circa 100 Minuten improvisierte und komponierte Musik von zum Beispiel Richard Barrett, dem Splitterorchester, von Ansgar Wilkens, Anla Plantin ist mit einem kurzen Track vertreten, Felix Kubin ist dabei, Cem Günay mit einer Komposition, die er interpretieren ließ von einem kammermusikalischen Ensemble. Es wird weiter was von Cem Günay zu hören sein mit Marc Behrens. Jaap Blonk ist mit einem Titel dabei, das Psytorism-Trio, ein Saxophon-Trio mit einer Aufnahme. Nicolas Kaloya und Tristan Honzinger und Joshua Zbott mit einer Live-Aufnahme von einem Konzert. Milan Krieger mit einer akustischen Montage, Simon Steen Anders, The Residence, kurz mit einem Stück von ihrem Commercial-Album, Gordon Kempe.